So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt euch gut erholt von unserer letzten Sendung, letzte Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine Freithemennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sophia. Sophia ist 19. Guten Morgen, Sophia. Hallo. Hallo, Sophia. Hallo. Was ist dein Thema, Sophia? Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich sagen soll. Es ist halt so, dass ich unter anderem viele psychische Probleme habe und da speziell jetzt heute über eine Stimme reden möchte, die ich halt seit über einem Jahr höre. Mhm. Seit über einem halben Jahr? Ja, seit über einem Jahr. Seit einem Jahr? Ja. Beschreib mal die Stimme. Ja, beschreiben kann ich sie nicht wirklich. Es ist wie wenn man manchmal nachdenkt und mit sich selbst so einen inneren Monolog führt, also so Kontra und Pro abwägt, aber halt, dass ich da wirklich jemanden habe, der halt tatsächlich antwortet. Und aber wenn ich mir so einen Monolog vorstelle, dann sind das ja eher so Gedankengänge. Genau. Das ist ja was anderes, als real in sich eine Stimme zu hören. Ja, vermutlich. Aber du hörst real eine Stimme in dir. Ja. Wie hört sich diese Stimme an? Genau beschreiben kann ich es nicht. Also ich kann auch nicht sagen, ob die jetzt männlich oder weiblich klingt, sondern sie spricht halt quasi schon irgendwie mit meiner Stimme, aber halt hat einen komplett anderen Charakter, als ich jetzt zum Beispiel habe. Und ja. Wie oft hörst du diese Stimme? Eigentlich permanent. Permanent? Ja. Also wie ein sehr, sehr nerviger Freund, der die ganze Zeit hinter mir herrennt und voll labert. Was sagt die Stimme denn jetzt im Moment, während du mit mir redest? Im Moment ist sie eigentlich relativ zurückhaltend. Also es ist, eigentlich ist es eine sehr nette Person, würde ich mal sogar sagen, die halt ja irgendwie manchmal auf mich aufpasst und mir manchmal so Tipps gibt. Und wenn ich sie aber jetzt nicht befolge, wird sie halt sauer und beleidigt und eingeschnappt. Und also es ist total komisch, wenn man das jetzt so erzählt. Du würdest nicht sagen, dass du Angst vor der Stimme hast. Ich hatte am Anfang totale Angst. Kannst du dich? Ja, weil ich dachte, ich bin jetzt geistig völlig neben der Spur, weil das hört man sonst nur aus Filmen oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann das plötzlich selbst so zu hören, also hatte ich total Angst davor. Dann zwischenzeitlich, als ich dann angefangen habe, mit dieser Stimme in einen Dialog zu gehen, war das halt natürlich auch irgendwie befremdlich. Irgendwann wurde das dann normal. Und aber du konntest, apropos Dialog, du konntest wieder fragen, wer bist du und warum sprichst du? Ja, aber das ist halt nicht so einfach, weil sie ja nicht auf alles antwortet. Mhm. Und wenn ich halt irgendwas tue, was ihr überhaupt nicht gefällt, fängt sie halt zum Beispiel an, die Kontrolle komplett über meinen Körper zu übernehmen. Sag mal ein Beispiel. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr, was da genau war, es ist auch schon echt lange her. Also echt lange im Sinne von irgendwie 8 Monate oder sowas. Da hatte sie gesagt, ich soll irgendwas machen oder irgendwas lassen und ich habe es halt nicht gemacht. Und sie hat halt meinen Körper komplett übernommen. Es ist so, als hätte ich einen Film gesehen quasi aus einer Ich-Erst-Perspektive und hat mich halt gezwungen, eine halbe Flasche Nagellackentferner einfach zu trinken. Oh. Weil sie sauer war. Das heißt, diese Stimme gibt dir auch Befehle. Ja. Und wenn du denen nicht folgst, dann ist sie sauer. Oder du bist hilflos und du machst das dann. Genau, also ich konnte nicht. Also es war wirklich, als würde ich einen Film gucken. Ich konnte meinen Körper selbst nicht kontrollieren. Da hört der Spaß ja auf, ne? Richtig. Das heißt, da passiert irgendetwas in dir, worüber du keine Macht hast. Ja. Kannst du dich erinnern, was die Stimme zum ersten Mal zu dir gesagt hat? Leider gar nicht mehr. Also ich habe da echt lang drüber nachgedacht. Aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Das ist, als würde man fragen, was die erste Erinnerung im Leben ist oder sowas. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Du sagst, sie ist permanent da. Ja. Gibt es denn dennoch vielleicht Momente oder mal so Phasen, wo sie sich auffällig zurückhält, wo sie sich immer zurückhält? Also es ist halt zum Beispiel, wenn ich in Gesellschaft bin, ist sie ruhiger, weil sie halt zum Beispiel auch nicht wirklich will, dass ich irgendwie als so psychisch komisch rüberkomme. Also sie übernimmt zum Beispiel auch niemals die Kontrolle über mich, wenn ich in Gesellschaft bin. Niemals. Mhm. Weil sie halt auch irgendwie diese Angst hat, dass sie sich nicht so verhalten kann, wie ich es tun würde. Mhm. Und dass es dann auffallen würde. So im Großen und Ganzen gefragt, hast du schon das Gefühl, dass du darunter leidest, dass sie da ist? Manchmal, ja. Also wenn du die Wahl hättest, sie abstellen zu können, würdest du sie anlassen oder würdest du sie abstellen? Das weiß ich ehrlich. weiß, dass es eine Zeit gab, wo sie sauer auf mich war, weil ich wieder irgendwas gemacht hatte, was sie nicht wollte. Und da war sie halt für 2-3 Tage weg. Tatsächlich ganz weg. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Wobei die Sache mit dem Nagellackentferner ja schon sehr warnend ist, dass da ja, was das nicht stimmt. Blöd. Wie ist das denn morgens? Was sagt sie denn, wenn du morgens gerade die Augen aufgeschlagen hast? Also teilweise ist es tatsächlich wie ein Freund, der neben einem sitzt. Das ist wirklich so ein guten Morgen, hast du geschlafen? Und ich antworte dann und von ihr kommen dann auch teilweise so total lapidare Kommentare wie, ja, weiß ich doch, weil sie halt wirklich jeden meiner Gedanken eigentlich auch lesen kann. Mhm. Also ich kann sie zum Beispiel auch nicht anlügen, weil sie komplett meine Gedanken kennt, aber ich ihre halt nicht. Sie ist dir ganz nah. Ja. Und dennoch ist sie dir auch fremd. Ja, weil irgendwie du, schon. Weil du das ist halt so einseitig, diese Beziehung. Also du fühlst dich von ihr durchschaut, aber du weißt nicht genau, was mit ihr so los ist. Genau. Mhm. Wem hast du schon bisher davon erzählt? Also ich bin seit 4 Jahren in Therapie. Mein Therapeut weiß davon. Was sagt der Therapeut? Ja, er weiß halt auch nicht genau, wie man damit umgehen soll. Er sagt halt nur, dass man gucken muss, was will diese Stimme. Und nur wenn man das weiß, kann man halt dagegen ankommen. Aber das kannst du nicht klar sagen, ne? Ehrlich gesagt nicht. Weil also, sie mal so und mal so ist. Richtig, sie wechselt halt auch ihre eigene Meinung. Und sonst weiß da halt meine beste Freundin auch von. Und was hat die beste Freundin gesagt dazu? Ehrlich gesagt fand sie es ein bisschen interessant. Also so, wollte irgendwie ganz viel drüber wissen, wollte ganz viel drüber reden und sowas alles. So, jetzt haben wir haben jetzt ganz real darüber gesprochen, als wäre diese Stimme ein eigenständiges Wesen in dir. Ja. Aber jetzt mal grundsätzlich gesagt, Sophia, dir ist klar, dass das irgendwas ist, was in deiner Psyche abläuft. Dass du das bist. Und der Psychologe natürlich durchaus recht hat, wenn er sagt, was will sie? Die Grundfrage wäre für mich auch noch, warum ist sie überhaupt da? Richtig, Was sagt das über dich und deinen Seelenzustand aus, dass sich da so etwas meldet, was sich wie eine Stimme anhört? Und was irgendwie Macht über dich hat, das finde ich macht mir ein etwas ungutes Gefühl. Ja, mir auch. Ja, das glaube ich. Ich finde, der Psychologe müsste da und sollte da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und suchen. Hast du denn den Eindruck, dass ihre Präsenz oder ihre Vehemenz stärker wird? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also es gab schlimmere Zeiten, im Moment geht es eigentlich relativ. Mhm. Und es kommt halt immer darauf an, was sie gerade für ein Ziel hat. Was hat sie zum Beispiel für ein Ziel? Also ich bin seit 2 oder 3 Jahren schwer depressiv zum Beispiel. Und da gab es halt am Anfang eine Zeit, wo sie wirklich versucht hat, mich quasi aus der Scheiße zu ziehen. Mhm. Also wo sie auch gesagt hat, komm, geh jetzt raus, mach jetzt das, triff dich mit Freunden und sowas, geh in die Schule, bleib jetzt nicht 2 Wochen im Bett liegen. Mhm. Aber irgendwann war sie halt auch an einem Punkt, wo sie gesagt hat, es bringt nichts mehr. Und mich dann quasi statt rauszuholen, in diesem Gedankengang, ich will nicht mehr leben, ich will mich jetzt umbringen, total unterstützt hat. Das heißt, es gab sogar Momente, wo die Stimme gesagt hat, bring dich um? Ja, also sie hat mir das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, ich will mich umbringen und sie hat gesagt, ja, ist okay, mach das. Naja. Und das hat mich natürlich auch bestärkt, weil das quasi so, ich habe immer gedacht, diese Stimme ist so ein totales Unterbewusstsein, was mir als Unterbewusstsein sagt, du willst noch leben. Mhm. Und wenn das dann sagt, bring dich um, es bringt nichts mehr. Ist es hoch bedenklich alles. Ja, und das war dann auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, wenn gar nichts mehr in mir leben möchte, dann... Das heißt, du nimmst die Stimme schon ernst? Ja, sehr. Du hast auch in gewisser Weise Angst vor ihr? Manchmal, ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, ja. Du hast mich jetzt angerufen, um mir das so zu erzählen. Was genau steckt hinter diesem Impuls, mich anzurufen? Sicher nicht nur, um mir das zu erzählen. Nein, aber ich denke mir einfach, das hören sehr, sehr viele Menschen und ich fühle mich damit immer sehr, sehr alleine, weil es einfach kein Thema ist, was man anspricht. Mhm. Also ich gehe ja nicht durch die Straße und frage irgendwie Leute, ob die auch eine Stimme hören. Nee, man würde ja auch gleich stigmatisiert als psychisch krank oder das hätte man nicht mehr testen können. Wenn da jetzt einer dabei ist, ein einziger, der das hört und sich denkt, cool, ich dachte, ich wäre alleine, dann weiß ich nicht, also mir hätte das zum Beispiel total geholfen. Ich verstehe. Das ist eine schöne Motivation deinerseits. Dennoch, Sophia, finde ich, sollte man sich, wie gesagt, damit doch noch intensiver psychologisch auseinandersetzen. Du hast einen Psychologen dennoch fände ich es ziemlich gut, wenn du auch mit meiner Psychologin, die heute Nacht hier ist, nämlich mit der Heike, darüber auch nochmal sprechen könntest und würdest. Ja. Nicht? Ja, kann man machen, klar. Ja, ich meine, du hörst eine zweite Fachmeinung. Und vielleicht kann sie dir noch ein paar interessante Impulse geben, wie du damit umgehen könntest und solltest. Vielleicht auch in Richtung Therapie, was auch immer. Mhm. Ja? Ja. Dann machen wir das so, liebe Sophia. Du legst auf, die Heike ruft dich gleich zurück. Alles klar. Ich hoffe, dass du damit klarkommst oder vielleicht sogar, dass sie irgendwann verschwindet, die Stimme. Mhm. Alles Gute, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Eckart. Eckart ist 48. Morgen, Eckart. Ja, moin. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Über was werden wir reden? Was ist dein Thema? Prince. Prince. Ja, warst du Fan? Genau. Absolut, bin ich immer noch. Wie hast du die Nachricht, dass er verstorben ist, aufgefasst? Komischerweise über Facebook. Also ist ganz, ganz doof. Habe ich eigentlich kaum Zugang zu. Aber ausgerechnet heute habe ich davon gehört. Mhm. Beziehungsweise von gelesen. Okay, wie hast du denn die Nachricht dann aufgenommen für dich, als du es erfahren hast? Ziemlich übel. Also ich fand es schlimm. Also ich meine, meine ganzen Idole sterben weg hier. David Bowie, Michael Jackson, Prince und so weiter, ne? Es ist wirklich im Moment schon sehr traurig. Es sterben so viele Leute, auch jüngere Leute noch. Das ist erschreckend. Ja, es ist wirklich, vor allem an so einer blöden Grippe offensichtlich. Ne? Man weiß es ja nicht so ganz genau, was da war. Er war wohl einen Tag im Krankenhaus. Finde ich komisch, dass man ihn dann hat wieder gehen lassen, wenn er so eine schwere Grippe hatte. Vielleicht wollte er gehen, vielleicht war es sein Wunsch. Aber stirbt man dann so schnell daran, wenn man dann einen Tag zu Hause ist? Der war doch mega reich. Der hat doch bestimmt Leibärzte gehabt, die sich um ihn kümmern. Ja, und vor allem, er war ja eigentlich immer ein einer jener der, die nie irgendwelche Skandale oder sonst irgendwas hatten. Ne? Drogengeschichten kann ich mich gar nicht erinnern, irgendwas gehört zu haben. Gar nichts. Null. Er war vital, er trat auf, er sah gut aus für sein Alter, fand ich. Ja, absolut. Also alles war schien immer so in Ordnung. Also er nannte sich ja damals, ich habe ihn ja ein paar Mal im Konzert gesehen, ich habe die Tickets sogar noch. Mhm. Wo hast du ihn gesehen? In Deutschland wo? In Deutschland habe ich ihn in Dortmund gesehen, im Westfalenstadion. Mhm. Kann ich dir genau sagen, das ist nämlich am 8. September 88 gewesen. Mhm. Einlass war um 1945. Wie war's? Das war das Konzert, was auch live aufgenommen worden ist und live übertragen worden ist in Sat.1 damals. Mhm. Und das habe ich auch damals mit VPS auf VHS aufgenommen habe, habe ich auch jahrelang mit mir mitgetragen. Leider habe ich es nicht mehr. Durch meine zahlreichen Umzüge ist es irgendwo mal verloren gegangen, verschütt gegangen. Prince hatte ja den tollen Service an seine Fans, wenn er irgendwo aufgetreten ist, damals in der Zeit, dass er in einer großen Halle aufgetreten ist, ein großes Konzert gegeben hat und danach immer noch in einem Club in der Stadt präsent war. War das bei dir in dem Fall auch so? Genau. Ja, das war in meinem Fall auch so, weil da hatte ich mal Verbindung und dann sind wir ihm gefolgt und dann hat er nämlich mit seinem Vater in so kleinen Jazzclubs noch gejammt. Das finde ich völlig irre. Er war in Köln, dann gab er hier in unserer großen Lanxess Arena ein Konzert und danach dann in The Live Music Hall. Das ist ein kleiner Schuppen natürlich im Verhältnis zu seinen. Ja. Und das waren dann die richtig geilen Auftritte, habe ich mir sagen lassen von Fans. Genau, das war eigentlich noch besser als das eigentliche Konzert. Ja. Ja. Du hast mehrere gesehen, sagst du. Welche noch? Ja, dann hat er das war auch 88, das war dann im, wie heißt das, Waldorfstadion, Frankfurt. Mhm. Und da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auch so ein bisschen panische Anfälle gehabt, weil die Masse war einfach zu groß. Mhm. Ne? Das war ein unerwartetes Konzert. Mhm. Und dann sind da Leute gekommen, Das war natürlich alles irgendwie kurz geplant und so weiter. Ja. Daher waren wahrscheinlich auch zu viele Leute im Stadion und das war heiß und die Menschenmengen und so weiter. Da habe ich ein bisschen Panik bekommen. Aber trotz alledem war es einfach nur ein super Erlebnis. Ne? Hast du ihnen, wenn du damals so ein flammender Fan warst, hast du ihn die letzten Jahre auch noch in seiner Karriere begleitet? Die war ja dann nicht mehr so präsent wie damals. Ja, aber nur wegen seinem Knebelvertrag bei Warner. Ne? Ja, er hat sich auch seltsame Namen gegeben. Er hieß dann irgendwann nicht mehr Prince. Slave. Ja, genau. Oder TAFCAP, ja. The Artist, formerly known as Prince. Oder nur The Artist, ne? Hieß er auch mal. Ja, genau, ja. Was war was ist dein ultimatives Lieblingsstück von ihm? Ja, ich meine, seine Hymne ist immer noch Purple Rain, ja, ne? Ja, ja. Das ist klar. Aber ich meine, Seven und der hat so viele gute Sachen geschrieben, auch weißt für du, andere Leute. Damals, als er so im Zenit seiner Kunst war, habe ich auch Musiksendungen moderiert im WDR. Ja. Und da bekam ich von der Plattenfirma, damals bekamen wir, die Musiksendung machten, dann die Platten, die neuen Erscheinungen zugeschickt und da haben wir reingehört und aussortiert, was wir gut fanden und was wir gerne dem Publikum dann vorstellen wollten. Und da habe ich eine Platte in der Hand gehabt, da las ich Kiss drauf. Ich leg sie auf den Plattenspieler und war wirklich fasziniert davon, weil das so minimalistisch war und es war so ein Groove in dieser Platte und es war ja dann auch ein Mega-Hit hinterher. Absolut. Ja, also wir trauern, die Welt trauert um einen großen, großen, großen Star. Und vielleicht erfährt man ja... Wie er sich selber mal nannte, the skinny little motherfucker with a high voice. Ja, genau. Und vielleicht erfahren wir ja doch in den nächsten Tagen noch etwas Genaueres, was die Todesursache war. Ja, das würde mich schon interessieren. Also es verfolgt mich. Wie gesagt, ich bin kein manischer Fan oder so, nicht dergleichen. Aber er war auf jeden Fall the greatest. Weißt du, ich glaube, Eckert, dass uns alle das immer so ein bisschen umhaut, wenn so Künstler, neulich auch hier in Deutschland, der große Udi Jürgens, Jorge Cicero, wenn solche Künstler sterben, weil die auch immer ein Teil unserer Biografie sind. Wir verbinden ja mit deren Musik Erlebnisse, vielleicht tolle Sachen und ganze Lebensabschnitte. Und deshalb betrifft einen das persönlich auch immer, wenn ein solcher Star dann stirbt. Absolut, absolut. Danke für den Anruf, Eckart. Ja, und ich wollte noch sagen, also in dem gleichen Jahr habe ich auch Michael Jackson besucht, ne? Ein paar Monate eigentlich vorher. Und das ist ja auch so faszinierend, ne? Das sind so zwei Riesenleute, ne? Und die ja eigentlich niemals irgendwie Feinde waren, ne? Also Michael Jackson hat ja seinen Sohn Prince genannt, ne? Die waren sich immer sehr nah, ne? Die haben sich auch immer sehr respektiert, ne? Aber vielleicht muss man als Größe einfach früher gehen, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Es gibt auch Größen, die sehr alt werden. Und guck dir die Rolling Stones an, die werden noch mit 80 rocken, glaube ich. Ja. Lieber Eckart, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dagmar, 32. Guten Morgen, Dagmar. Schönen guten Abend, Domian. Dagmar, was ist denn dein Thema? Ich möchte dir die Zukunft vorhersagen. Ach du je. Ja, du willst mir die Zukunft vorhersagen. Ja, richtig, Domian. Ich bin Medium und bin Hellseherin. Ich kann auch mit Toten reden und so weiter. Ich bin in diesem Beruf schon seit 10 Jahren. Du weißt, dass ich hier schon mit sehr, sehr vielen Medien gesprochen habe und die sind alle immer gescheitert. Erzähl mal ein bisschen von dir. Also du bist seit 10 Jahren im Geschäft quasi. Genau, also ich arbeite momentan bei Questico. Das ist ein Unternehmen, wo wir am Telefon sitzen und wo wir Anrufe bekommen von verschiedenen Leuten. Im Fernsehen? Genau, richtig. Ah. Also ich bin jetzt persönlich nicht im Fernsehen. Ich habe nur ein eigenes Privatstudio dort, war vorher bei Astro TV und habe da die Menschen erfolgreich beraten. Weißt du? Hab das, Weißt du, ja? Da habe ich so eine klare Meinung drüber, dass ich glaube, dass das alles Humbug ist und dass den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird. Da muss ich dir widersprechen. Also es gibt viele Leute, die unseriöse Unternehmen haben, aber wir arbeiten stets nach Vorschrift und müssen das natürlich auch beweisen, dass wir sowas können. Und ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich, Jürgen Domian. Du hast eine schlechte Nachricht für mich? Ich habe eine sehr schlechte Nachricht für dich, ja. Und du willst sie mir sagen? Ja, das möchte ich, dass du darauf vorbereitet bist, dass du das vielleicht nicht tust. Muss ich jetzt sehr aufgeregt sein? Also kann man so sagen, solltest du schon, ja. Soll ich mal anfangen? Ja, ich überlege gerade, ob du es mir sagen sollst. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ne? Manche Menschen wollen es nicht wissen. Ja. Aber ich finde schon, dass du diese Nachricht wissen wolltest, weil dein Leben davon abhängt. Also, ach so ernst ist es? Ja, das ist sehr, sehr ernst. Und Bevor du es mir sagst, ja. Wie bist du darauf gekommen? Hast du dich mit mir näher beschäftigt oder wie kommt das? Richtig, also ich habe öfter schon die Karten gelegt für dich, natürlich heimlich. Ich habe mir öfters deine Videos angeschaut. Ich gucke dich eigentlich jeden Tag, außer natürlich am Wochenende. Mhm. Und mache das jetzt schon seit 3 Jahren. Mhm. Und gucke mir natürlich auch im Internet Videos an von früher, von 2008, weiß ich gar nicht, 2008 und 2009. Und ja, und habe dich da bisher immer mehr kennengelernt und habe die gestern mal zufällig die Karten gelegt und habe gesehen, was passiert. Okay, noch ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung heißt, ja, du solltest es mir sagen. Gut. Leg los. Dann mache ich es. Ich mache auch konkrete Aussagen, dass du es genau weißt, weil ungenaue Aussagen können meist zum Tod führen. So. Ja. Am 2.6.2018 wirst du ein Kind bekommen. Von einer Frau namens Mira. Am 2.6. werde ich ein Kind. Also werde ich Vater. Richtig. Von einer Frau namens Mira. Aus Dänemark kommt sie. Aus Dänemark kommt sie. Richtig. Das ist ja noch nicht so eine schlimme Nachricht. Nee, sie ist noch relativ gelassen, sag ich mal. Ja. Du wirst dich auch ziemlich freuen. Wird es denn ein Junge oder ein Mädchen? Nee, es wird ein Mädchen. Es wird ein Mädchen. Es wird ein Mädchen. Sie heißt Mira. Den Namen denkt sich deine Freundin sozusagen dann aus. Ich dachte, die Mutter heißt Mira. Nein, das Kind heißt Mira. Du hast auch schon vorhergesehen, dass ich das Kind Mira nennen möchte. Nein, du wirst das nicht Mira nennen, sondern deine Freundin. Deine Freundin in Dänemark. Okay. Genau, gut. Du lernst in Dänemark kennen, um es genau zu sagen, in Aarhus. Das ist eine Stadt der Grenze zu Deutschland, so ungefähr 80 Kilometer. Mhm. Und da wohnt sie und du wirst sie halt kennenlernen und wirst das Kind bekommen mit ihr. So. Wie alt wird die Schöne sein, mit der ich das Kind bekomme? Die wird 44 sein. 44? Genau, sie ist am 3.11.1969 geboren. Ging es vielleicht ein bisschen jünger? Ah, okay, 44 ist auch noch okay. So. Ja. So, soweit diese Nachricht. Genau, das ist erstmal für dich, denke ich mal, eine gute Nachricht. Die Schwester wird jetzt kommen. Ich mache das jetzt wieder genau. Am 22.05.2032 werde ich deine Tochter töten. Werde ich meine Tochter töten? Nein, du nicht, sondern sie dich. Das ist die schlechte Nachricht. Das wird aber nicht Moment. Das ist jetzt ganz wichtig. Am 22.05.2032. Richtig, wird meine Tochter Mira mich töten? Richtig. Das ist ja ein Hammer. Das habe ich in die Karten gesehen, ja, das finde ich auch. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Also, das ist ja ein Hammer. Da habe ich mich auch echt erschreckt und wollte eigentlich gleich dich anrufen, aber da ging ja nicht. Warum wird denn meine süße Tochter Mira mich umbringen? Ja, soll ich dir das genau erklären? Ja, bitte. Also ihr spielt, also sie ist natürlich schon erwachsen, ihr spielt zusammen, was war das, PS3? Kann das sein? Heißt das so? Keine Ahnung. Konsolen? Keine Ahnung, ich spiel nicht, keine Ahnung. Ja, irgendwo eine Konsole, ich glaube PS3 oder Playstation, ich weiß, irgendeine Playstation, das spielt ihr mit ihrem Sohn. Mira hat bereits auch ein Kind. Achso, dann bin ich sogar schon Opa. Nee. Richtig, du bist Opa? Ja, doch, Opa bin ich. Genau. Ja. Und ich spiele zusammen dieses PS3. Also das habe ich jetzt nur in den Karten gesehen, so heißt es PS3. Ja. So, und dann auf einmal gibt es einen Stromausfall. Mhm. Und deine Tochter denkt, das wäre ein Einbrecher, weil schon öfter vor euch eingebrochen worden ist. Weil in der Gegend, wo ihr momentan wohnt, sind sehr viele Einbrecher unterwegs. Auf Rumänien und der Ukraine. Natürlich. Die versuchen momentan Geld zu klauen, sozusagen. Ja. So, und deine Tochter Mira sieht einen Mann, ja, der reinkommt. Das bist aber du. Und sie wird dich erschlagen. Ach. Mit einem Holzbeil. Jetzt kann ich ihr verzeihen. Sie erschlägt mich aus Versehen. Sozusagen. Weil sie ja denkt, ich bin ein böser ukrainischer Einbrecher. Richtig, genau. Also der ukrainische oder rumänische, das kann ich jetzt nicht so genau sehen. Nehmen wir es nicht so genau. Kommt. Bin ich denn gleich tot? Du bist gleich tot, ja. So ein Mädel kann ja nicht so fest zuschlagen, aber... Mhm. Aber nee, also das ist schon echt heftig. Also das ist ein Holzbeil, da sind auch überall Splitter dran und du wirst daran sterben. Und da war ich gestern richtig fertig. Ich bin auch fertig mit Nerven, muss ich sagen, wenn ich das alles höre. Ja, das ist das. Also, da mag ich ja gar nicht nach Dänemark fahren. Nee, deswegen sage ich dir, du sollst nicht nach Dänemark fahren, weil wenn du diesen Fehler tust, Kaladudansk, Romian, Kaladudansk. Bitte? Ja? Kaladudansk, das so bedeutet, sprichst du Dänisch. Aber du wirst auch Dänisch lernen. Genau, das habe ich ja gerade gemerkt. Ja. Und wirst mit ihr auch zusammenziehen nach Dänemark. Nochmal, das habe ich jetzt verstanden. Mit wem werde ich zusammenziehen nach Dänemark? Mit Mira, mit deiner Tochter. Achso, ja, okay. So, genau. So, das ist die erste Nachricht. Und du darfst auf keinen Fall nach Dänemark gehen. Weil aber, wenn du das tust, dann weißt du ja, was passiert. Aber wenn ich jetzt vorgewarnt bin, ja, dann trifft deine Zusage, deine Vorhersage ja gar nicht ein und du hast nicht recht. Nee, da kommen die gleich jetzt noch zu. Wenn du, das ist das ja, wenn du meine Voraussage ernst nimmst und nicht nach Dänemark gehst, kann das auch in Deutschland passieren. Das ist das Problem. Achso, das heißt, ich muss generell auf der Hut sein. Genau. Also ich kann dir die Frau beschreiben, die heißt Julia Inrichten und sie wohnt in Bonn. Jetzt ist aber mal gut. Sag mal. Nee, das ist ernst. Die wohnt in Bonn, diese Frau. Richtig. Die eigentliche Mira, oder wie? Nein, nicht deine Tochter. Ah, nee, das ist ja meine Tochter. Deine Freundin, ich weiß, die kennenlernen wir. Ja, ich weiß. Ja. Jetzt machen wir mal einen Strich darunter. Das war jetzt gerade ein ernstes Gespräch, ne? Es war von dir ein ernst gemeintes Gespräch. Ich bin Medium. Du bist Medium. Und genau. Wenn ich jetzt bei dir angerufen hätte, dann hättest du mir das auch so gesagt. Ja. Und was hätte ich dafür bezahlen müssen? Oh, ich bin am Ficken, ich will. Was ist jetzt? Also entweder war das jetzt ein Scherzanruf, was ich fast glaube, oder der ist die Leitung so zusammengekracht, dass ich das so seltsam anhörte. Ich glaube, es war ein Scherzanruf, denn solche absurden Vorhersagen machen nicht mal die professionellen Medien in diesen Shows, weil das wäre dann doch zu albern und zu blöd. Also wir lassen es mal so stehen und wir haben uns gut unterhalten währenddessen und mal gucken, ob ich am 2.6. Vater werde, 18. So, hier ist Christa. Christa ist 63. Guten Morgen, Christa. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christa. Ich rufe dich an. Ich habe im Moment so eine große Leere. Mein Mann ist vor 4 Wochen verstorben. Von einem Tag auf den anderen. Ich meine, er war zwar sehr krank. Er war krank, aber ist dennoch unerwartet gestorben. Ja. Was für eine Krankheit hatte er, Christa? Mein Mann, der hat einen Herzmuskelschaden. Und er hatte zuletzt nur noch 20% Herzkapazität, einen Herzschrittmacher und Defibrillator. Und er war Dialysepatient. Mhm. Über 3-mal in der Woche an der Dialyse. Und so seit Weihnachten hat er sehr gelitten. Da ging es ihm immer schlechter. Und wir haben ja irgendwann damit gerechnet, aber so jetzt, plötzlich. Jetzt sag mir bitte nochmal, Christa, ich habe das am Anfang nicht richtig akustisch verstanden. Wann genau ist dein Mann verstorben? Am 19. März. Am 19. März. Ist er zu Hause verstorben? Nein. Er hätte freitags morgens Dialyse gehabt und da ging es ihm nicht gut. Und dann hat er mich gebeten anzurufen, dass er dann Samstagmorgen kommen kann. Mhm. Und im Laufe des Freitags ging es ihm immer schlechter. Und dann habe ich den Notarzt angerufen und dann ist er auf Intensivstation gekommen. Mhm. Und dann hat er Wasser in der Lunge gehabt. Mhm. Und dann musste er mal atmen werden und samstagsmorgens um kurz nach 9 ist er schon verstorben. Dann warst du gar nicht bei ihm, weil du es gar nicht erwartet hast? Nein, nur ich hätte auch angerufen und die haben an ihm gearbeitet. Und er musste beatmet werden und dann wollten sie noch eine Dialyse machen, und weil er so voll Wasser war und das ging aber nicht, weil der Kreislauf so instabil war. Sie haben den auch nicht mehr nach oben bekommen und ich hatte morgen schon um 5 Uhr hatte der Arzt mich angerufen und hat gesagt, ich hatte mehrmals angerufen und er sagte, ich bräuchte noch nicht so kommen, erst etwas später. Mhm. Und wir hatten noch miteinander telefoniert. Der Arzt von der Dialyse rief mich noch an und sagte, wir können das nicht machen mit ihrem Mann. Und hast du dann später den Anruf bekommen, dass dein Mann verstorben ja, ist? Ja, wir hatten... Was hast du dann direkt getan, nachdem der Anruf... Ich bin sofort mit meiner Tochter zum Krankenhaus gefahren. Mhm. Und dann hast du ihn aber noch angetroffen, gesehen, deinen Mann. Ja. Und ja, konntest dann Abschied nehmen? Ja. Ja. Ihr habt eine gemeinsame Tochter? Ja. Hm. Wie alt ist dein Mann geworden? 61. Im Dezember war er 61. 61 erst. Ja. Hatte er, ich meine, er war ja nun schon erkrankt, wie du es gerade geschildert hast. Habt ihr über die Möglichkeit des Sterbens, vielleicht auch des baldigen Sterbens, mal gesprochen? Ja. Wir hatten auch eine Patientenverfügung und er wollte nicht, dass man ihn wiederbelebt. Mhm. Und das hat er grundsätzlich abgelehnt. Hatte er denn große Angst vor dem Tod? Nein. Nein. Nein, er hat immer gesagt, zwischendurch mal, wenn es ihm nicht gut ging, ich möchte das alles nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Wie lang eigentlich ging denn diese... schon diese Leidenszeit der Erkrankung? Wie lange hielt das an? Mein Mann, der ist von einem Tag auf den anderen berentet worden mit 45. Oh. Da ist er immer umgefallen, er war Dachdecker vom Beruf. Ja. Und da hat man dann festgestellt, dass er den Herzmuskelschaden hat. Das heißt, von seinem 45. Lebensjahr bis jetzt hat er immer wieder sich mit schweren Krankheiten rumschlagen müssen. Das erschöpft einen Menschen ja auch. Ja. Ja, das Schlimmste war, dass er in die Dialyse musste. Mhm. Das war für ihn das Schlimmste. Wie oft in der Woche? Zweimal? Dreimal. Das ist Montags, Mittwochs und Freitags. Das ist sehr belastend für die Menschen, die das machen müssen. Da hat er sehr gelitten drunter, weil er konnte auch keinen Sand in dem Arm haben. Mhm. Dann hat er einen Port gehabt und dann war der Schlauch auf der linken Seite aus dem Körper und dann durfte er nicht mehr schwimmen gehen. Er ist immer gerne schwimmen gegangen. Er musste immer zukleben mit wasserdichtem Pflaster. Hat er denn so noch etwas am Leben teilhaben und teilnehmen können? Ja, sehr wenig. Das Einzige, was er sehr gerne gemacht hat, wenn es ihm gut ging, dann sind wir Motorrad gefahren. Ach, das ging noch? Ja, das konnte er noch. Das konnte er noch? Das ist ja erstaunlich. Ja, und du hinten drauf? Ja. Und das, wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Ja, im letzten Jahr. Das ging noch? Ja, zweimal. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen die Maschine. Ich kann ja nicht mehr damit viel fahren. Und dann habe ich immer gesagt, nein, die Maschine bleibt noch hier, wenn du nur einen Tag in der Saison fahren kannst, wenn es dir gut geht, dann hast du wenigstens noch Freude. Also kann ich mir vorstellen, dass diese Maschine für euch beide was ganz Wichtiges war in den letzten Jahrzehnten oder Jahren. Ja. Da habt ihr viel schöne Sachen miterlebt. Oh ja, und er hat auch sehr spät den Motorradführerschein gemacht. Mhm. Wo seid ihr denn immer so hingefahren? Nach Bayern, nach Bremerhaven zu seinem Bruder. Oder hier, wir wohnen am Niederrhein. Und du hattest keine Angst hinten drauf? Nein. Nee, er ist nicht so verrückt gefahren. Nein, er ist ein sehr, sehr guter Fahrer. Also besonnen ist er gefahren. Ja, ja. Kannst du auch Motorrad fahren? Nein, ich kann nicht Motorrad fahren. Das Motorrad steht jetzt wahrscheinlich bei euch in der Garage. Das steht auch hier, ja. Das ist natürlich eine schöne Erinnerung, die du da mit ihm verbindest. Aber er hat trotzdem sehr viel gelitten, wie ich das mir gerade schon so denke. Oh ja, und deine Eltern und die Mutter, das ist so schlimm. Die ist 85 Jahre. Die Mutter lebt noch. Ja, und der Vater auch. Und der Vater auch noch. Und das für die alten Leute ganz schön. Weil wir trotz alledem immer ihnen sehr viel geholfen haben. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben viel verloren. Aber er sagt auch selber, der Junge, der hat gewonnen. Ach so, weil der Vater glaubt, dass der Junge erlöst ist? Ja, wir auch gesehen haben. Was ja, wenn man das so sehen kann, einen ja in gewisser Weise tröstet. Ja, das ist auch der einzige Trost. Aber er war so jung. Du hättest ihn natürlich gerne noch bei dir gehabt. Ja, natürlich. Vor allen Dingen am liebsten gesund. Und ja. Aber in gewisser Weise denkst du das auch so. Für ihn ist es gut. Wir haben 2013 haben mich hier noch alles umbauen lassen. Begehbare Dusche. Hier die Auffahrt zum Häuschen. Das war mit dem Rollator ist er zeitweise gelaufen, hochkam. Ja. Und alles ist so schön geworden und ist ja nicht mehr da. Wie hast du die Beerdigung gestaltet, Christa? Ja, mein Mann, der ist verbrannt worden. Und das hat mir auch so weh getan, weil er ist am 19. März ja gestorben, kurz vor Ostern. Und dann stand er da bis vor eine Woche, bis er endlich verbrannt wurde. Und dann haben wir die Urne bekommen und sind nach Venlo gefahren. Nach Venlo? Ja, in Friedenswäldchen. Wollte er das so? Ja. Ja. Wolltest du das nicht so? Doch. Doch. Doch, hier ist die Asche verstreut worden. Hast du selbst die Asche verstreut? Nein, da waren wir alle dabei. Das hat der Bestatter gemacht. Und die Asche wird dann in den Wald gestreut? Ja, da kann man sich eine Stelle aussuchen. Und dann kriegt man so eine Scheibe von einem Baum. Da kann man was draufschreiben. Und die wird da zugelegt. Das heißt, die Stelle findest du wieder? Ja. Und ihr könnt dann ab und zu da mal hinfahren? Da können wir hinfahren, ja. Ist das nicht so weit von deinem Zuhause weg? Nein. Ja, dreiviertel Stunde. Ah ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast noch eine Tochter. Ja. Und die Schwiegereltern leben. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu den Schwiegereltern? Ein ganz, ganz, ganz fantastisches. Wir telefonieren jeden Tag. Das heißt, du bekommst da auch Unterstützung in deiner Trauer, weil die alten Leute auch trauern. Ja. Und du bist auch für die alten Leute da und ja, natürlich. Unterstützt die alten Leute, was ja auch sehr wichtig ist. Ja. Und du musst für deine Tochter da sein. Ja, aber meine Tochter, die unterstützt mich auch sehr viel. Die war heute hier mit ihrem Mann und hat mit mir den Garten fertig gemacht. Wir hatten noch so viel Blumenerde bestellt. Ich stand da noch. Weißt du, Christa, das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass du deinen Mann verloren hast. Da gibt's gar nichts zu reden und das wird jeder Mensch verstehen können. Aber ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, dass du in seinem Sinne weitermachst. Das heißt, dass du dich um die Eltern kümmerst, dass du ein gutes Verhältnis zu deiner Tochter hast. Ja. Und dass du dich bemühst, nicht so sehr traurig zu sein. Das würde dein Mann nicht wollen. Ich glaube auch nur, jetzt ist meine Lehre, ne? Mhm. Konnte ja nicht mehr hinterher so viel machen. Wie viele Jahre wart ihr zusammen? 36. Ja, das ist eine lange Zeit. Und da muss man und darf man auch erstmal eine ganze Weile sehr traurig sein. Das ist normal. Aber es ist eine schwere Zeit. Ja. Es ist eine ganz schwere Zeit. Und was ich auch noch tröstlich finde, ist, dass es fast in seinem Sinne ist, dass er gegangen ist. Ja. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Ja, natürlich. Mhm. Nur ist es trotzdem so. Ja, ich verstehe. So schwer. Natürlich, sehr, sehr schwer. Ich konnte ja nicht mehr zu ihm und bei ihm sein. Aber die Zeit ist noch nicht da, dass du bei ihm sein sollst. Nein, ich meine jetzt im Krankenhaus. Ach so, ja, ja. Mhm. Das war dann auch so, der Notarzt kam und mein Mann, der war ein großer, schwerer Mensch. Mhm. Und die kam erst der Notarzt und nur ein Sanitäter. Und er konnte nicht mehr aufstehen, 3 Schritte zur Bar, zu der Liege gehen. Mhm. Und dann mussten die den zweiten Notarztwagen kommen lassen. Mhm. Und dann musste ich raus und den aufpassen, dass die kommen. Mhm. Und dann haben die den mit 4 Mann auf die Liege. Und das ging halt so schnell und in den Notarztwagen rein. Mhm. Das sind alles Bilder, die man nicht mehr vergisst. Ja. Und Erinnerungen. Ja, und das war so, also ich verdränge das Bild. Als wir dann samstags morgens, da waren meine Tochter und ich, da sah er so friedlich aus. Mhm. Und hat ein Lächeln im Gesicht gehabt. Als er verstorben war? Ja. Auch das, Christa, ist ein gutes Bild, ja, dass er friedlich war. Aber Dienstag war dann aufgebahrt in der Kapelle. Da haben wir dann eine Trauerfeier gemacht, mhm, mit der Familie und mit den Freunden. Und dann waren wir dienstags mit den Eltern da. Und da lag er da. Und das Gesicht war so blau und ganz dick. Mhm. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Der Eindruck unmittelbar, nachdem er gestorben ist. Ja. Das ist das Wichtigste. Das andere, da hat der Körper schon seine eigenen... Ja, dann durch das Wasser. Genau, das Erste ist das Wichtige. Ja. Liebe Christa, ich möchte dich jetzt sehr gerne bitten, aufzulegen, und dann wirst du nochmal zurückgerufen von der Heike, weil wir jetzt hier das Gespräch beenden müssen, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Okay. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, ich danke dir und ich bin trotz alledem schade, dass du aufhörst. Ich habe deine Sendung gehört, seit der ersten Sendung. Mhm, mh. Ich habe damals im Nachtdienst gearbeitet. Krankenhaus. Dann kennen wir uns schon so viele Jahre. Ja. Aber. Liebe Christa. So viele Jahre hast du es dann auch verdient. Ja. Liebe Christa, vielen Dank und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Und du legst bitte auf und die Heike ruft dich zurück. Ja, das ist lieb. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Michael und der Michael ist 42. Guten Morgen, Michael. Ja, morgen, Domian. Michael, hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Freundin ist spielsüchtig. Die Freundin? Meine Freundin, ja. Ja. Wie lange schon? Wir sind 2 Jahre zusammen. Aber das geht schon über Jahre wohl so, dass die spielsüchtig ist. Wann hast du es denn bemerkt? Sozusagen, ich war in der Reha und sie hat mich nach Hause gefahren. Sie war Taxifahrerin. Mhm. Und dann war erst wochenlang telefoniert und dann war ich dann halt bei ihr gewesen. Und da ist das noch nicht so aufgefallen. Dann, wenn ich dann Woche dann zu Hause war, war sie ja morgens früh raus und so. Und dann hat sie immer gesagt, sie ist mein Arzt und so. Und dann hatte ich das ja auch geglaubt. Und dann war ich abends auf dem Weg zu ihr hin. Und dann sagte sie ist mit einer Freundin Katzen gucken. Okay, das war so ein, da hat sich das so herausgestellt. Wie lange wart ihr zusammen, als du es bemerkt hast? Da muss ich auch sagen, da ist das schon mal aufgefallen. Da habe ich dann, an den Abend ist dann halt rausgekommen, dass sie in der Spielhalle war, dass sie mich da belogen hatte. Und dann hat sie gefragt, ob die öfters gehalten hat. Sie sagt nein. Und dann ist sie da weggezogen, wo die hin, also in der Nähe von mir, und dann war es halt täglich. Und da kam das dann immer mehr raus, dass die eine Sucht hatte. Das war dann nach vier Monaten ist das dann. Nach 3-4 Monaten eures Zusammenseins. Ja. Habt ihr da gleich am Anfang offen drüber gesprochen? Nee, bis heute noch nicht. Bis heute noch? Dazu ein. Die steht nicht da ein. Die sagt, die hat kein Spielproblem. Aha. Wie oft geht sie denn spielen? Täglich. Weißt du, ob sie Schulden hat? Ja, also mehr als genug. Bitte? Mehr als genug. Mehr als genug. Ja, wie viel Schulden hat sie? Ja, wenn ich die Mietschulden mitrechne, weil sie die Miete verzockt hat, ich habe in diesen 2 Jahren habe ich 25.000 Euro fast für sie bezahlt. Also ihr wohnt zusammen? Mittlerweile? Nein. Ich habe den, wir wollten zusammenziehen, aber das sind immer mehr. Dann haben sie gesagt, ich möchte diesen Schritt noch nicht machen, weil sie soll eine Therapie machen. Und sie sagt, sie braucht keine Therapie, sie ist nicht spielsüchtig. Okay, dann nochmal zu den Schulden. Du hast ihr im Laufe dieser Jahre irgendwie bis zu 25.000 Euro gegeben, Dann, dann, wo sie sich Geld geliehen hat. Und das sind ja keine kleinen Beträge. Damals 500, damals 1.000. Mhm. Hast du ihr immer gegeben? Immer wieder gegeben. Und immer sie hat aber immer irgendeinen Grund vorgeschoben, wofür sie das Geld braucht? Die Leute standen dann auf einmal da und sagen, ja, du hast mir das Geld geliehen. Ach so. Und das waren Leute, die auch gespielt haben. Also 25.000 Euro ist natürlich eine... In der ganzen Zeit, ja. Ja gut, das ist eine irre Summe. Ja. Verdienst du denn sehr gut? Ja, geht so, aber ich halt, meine Eltern, die haben Ländereien in Hunsrück unten und da vom Hause her habe ich... Ist ein bisschen Kohle da. Ja. Und was machst du vom Beruf? Ich bin eigentlich Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer, okay. So, jetzt sprecht ihr miteinander und sie sagt, ich bin nicht spielsüchtig. Nein, wie ist das? Muss man zu sagen, wenn die am ersten ihr Geld kriegt, weil sie arbeitet nicht, sie kriegt vom Staat, dann geht sie morgens direkt los, nimmt das Geld und ist dann den lieben langen Tag verschwunden. Mhm. Immer in diesen Spielhallen? Immer in diesen Spielhallen. Das fängt an mit 60 Cent bis auf 2 Euro. Und wenn sie dann mal was gewinnt, der Gewinn, der geht direkt wieder in einen anderen Automaten. Ja, ja, das Übliche. Ist sie aggressiv? Ist sie aggressiv, wenn du sie mir gegenüber? Ja, ja, die fängt an, mich zu ignorieren an. Nee, ich meine, ist sie aggressiv, wenn du sie auf die Spielsucht ansprichst? Ja, wenn ich das anspreche, dann wird die sauer und sagt, nee, das ist nicht. Und es wird mich nichts angehen, das ist ihr Geld und so Sachen. Und dann ja, es ist ja eben nicht ihr Geld, sondern du, es ist ja dein ich Geld. Ich muss es ja, Ding. Und dann war halt vor 14 Tagen, habe ich diese Beziehung beendet. Mhm. Weil dann war auch so ein Schlüssel, da hat sie wieder alles verspielt. Mhm. Und dann war ich einkaufen und so. Weil sie hat ja auch Kinder. Ach, sie hat auch noch Kinder? Ja, sonst wäre nichts zu essen da gewesen. Wie alt sind die Kinder? 16, 12 und 4 Jahre. Ach du lieber Gott. Und weiß das Jugendamt, was da los ist? Ich habe da schon gemacht, aber da ich komme hier vor wie verarscht, Domian. Du kriegst keine Hilfe. Ach, du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Du hast mit dem Jugendamt hast du schon Kontakt gehabt. Habe ich schon Kontakt gehabt und dann ist ein Besuch abgestattet worden. Ja, da ist alles in Ordnung und das war's dann. Das heißt, die wissen, du hast denen gesagt, dass die Frau spielsüchtig ist. Ja. Und die reagieren gar nicht groß. Gar nichts. Die fahren mal besuchen, die kündigen sich vorher an und dann ist die zu Hause. Das heißt, das Geld, was du da immer wieder hingeschoben hast, hast du dann auch letztendlich für die Kinder gegeben, um den Haushalt in funktionstüchtig zu halten. Ja, dass die standen ja Leute schon vor der Tür, mit nicht halt da die Kinder sehen müssen, wie die Mutter verprügelt wird oder sowas, ne? Weil, Na gut, und sie muss ja Haushaltsgeld haben, um den Kindern Essen zu kaufen. Ja, das ist halt, wenn die mal 1.000 Euro gewinnen, davon geht der Rest alles wieder in die Automaten, hat vielleicht 20 Euro oder 30 Euro geht da vom Einkaufen. Okay, ne? So, jetzt hast du Schluss gemacht. Und wie ist der Stand der Dinge jetzt heute? Ich glaube, ich sehr darunter leide. Die hat jetzt fast eine Woche nicht mit mir geschrieben, bei WhatsApp und nicht telefoniert. Und die sagt, die will sich nicht ändern, hat sie nicht nötig. Okay, Michael, dann will ich dir mal sagen, dann hast du das einzig Richtige getan, was du tun konntest. Du hast Schluss gemacht. Ja, aber das Problem ist, ich bin emotional von ihr, weil wenn die halt nicht so ist, das Schlimme ist diese Demütigung, dieses Ignorieren. Habe ich nie verstanden. Sag es bitte ein bisschen deutlicher. Diese Demütigung, diese Ignoriererei. Ja. Wenn dann das dazu kommt, Sachen da anspreche. Dass sie dich demütigt, meinst du? Ja, ich fühle mich gedemütigt, weil wenn ich dann bezahlt habe und dann das Thema anspreche, sie soll doch eine Therapie machen. Okay. Dann fängt an, mich zu ignorieren. Okay, Michael, das hast du dir dann auch selbst zuzuschreiben. Du hast es ja immer und immer und immer wieder gemacht. Deshalb ist der jetzige Schritt, den du unternommen hast, genau der richtige. Dass du, ich schaffe das emotional nicht, von dieser Frau wegzukommen. Ja, dann musst du dich jetzt anstrengen. Da gibt es jetzt kein Zurück. Ich glaube, dass du auch im Sinne der Frau richtig dich verhältst, wenn du jetzt standhaft bleibst und nicht wieder ankommst, auch nicht, wenn sie dich anschreibt. Und du darfst schon gar nicht da Geld hingeben, weil du durch diese Art und Weise nämlich ihre Sucht weiterhin förderst. So hilfst du ihr nicht. Ja, aber ich mach mir jetzt Sorgen. Guck mal, das ist ja... Ich mach mir Sorgen um die Kinder, das finde ich... Kinder, ja, auch um sie. Weil ja, aber du kannst ihr nicht helfen, dadurch, dass du letztendlich... Das ist so, als wenn du einem Kokainabhängigen ständig Koks kaufst. So ist das. Ja, das ist ja das, was mir der Psychologe mal gesagt hat. Ein Spieler ist zu behandeln wie ein Alkoholabhängiger absolut. Und ein Drogensüchtiger. Genau so ist das, ja. Und man gerät auch schnell als Partner unter Umständen in eine Co-Abhängigkeit. Du kannst ja, ich habe das Gefühl, weil die, wenn die jetzt nicht so ist, ist sie so liebevoll und alles. Ich habe das Gefühl, ich bin von ihr irgendwie abhängig geworden. Das ist Das meinte ich. Zu hören und so, das treibt mich. Ich habe schon Selbstmordgedanken und habe auch schon 2 Selbstmorde hinter mir wegen der Sache. Ja, ich glaube, so weit sollte man nun nicht gehen. Also, nochmal, ich finde den Schritt richtig und gut. Und ich verstehe schon, dass du dich so schlecht fühlst. Deswegen finde ich, brauchst du dringend im Moment Hilfe. Du brauchst Hilfe und Unterstützung, damit du standhaft diesen Weg weitergehen kannst. Wir werden uns jetzt um dich kümmern, Michael. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an und wird dir Dinge an die Hand geben, wo du die Hilfe suchen solltest. Ich finde, du musst zu einer Beratungsstelle gehen. Du brauchst permanent Unterstützung im Moment. Ja. Ja? Und dann so würde ich gerne mal so Leute, also Männer, die an meiner Stelle genauso sind, die solche Erfahrungen um Austausch. Ja, da müssen wir jetzt... Solche Leute sich bei dir melden oder sowas. Ja, da müssen wir erstmal nicht so einen großen Aufruf machen. Jetzt geht es darum, dass du psychologisch stabilisiert wirst, psychisch stabilisiert wirst. Ja. Und was wir dann noch machen, gucken wir mal, was sich so alles ergibt. Jetzt bitte ich dich erstmal aufzulegen. Die Heike ruft dich an. Und ich wünsche dir viel Glück, viel Kraft und alles Gute. Okay, danke Domian und alles Gute für deine neuen Sendungen, die du machst. Dankeschön, Michael. Sehr nett. Immer super. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dir auch dann noch. Ciao. Ciao. So, 1.53 Uhr. Hier ist Florian, 22. Guten Morgen, Florian. Hallo, Domian. Hallo, Florian. Ja, bei mir geht's um einen Fall vor 5 Jahren, wo 77 Menschen getötet worden sind. 77 Menschen? Ja. Vor wie vielen Jahren? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Was ist da passiert? In Norwegen, in Oslo. Ah. Mhm. Der Fall war ja jetzt vor wenigen Tagen erst wieder in den Medien. wo sie ihn, wo er gegen den norwegischen Staat geklagt hat und sie gesagt haben, dass seine Haftbedingungen gegen das Menschenrecht verstoßen und es als unmenschliche Behandlung und Folter bezeichnet haben. Und ja, er wohnt aber auf 31 Quadratmetern ja, mit Küche und Sportabteil und Arbeitszimmer und kümmert sich um seine eigene Wäsche und sein eigenes Essen, also eigentlich ziemlicher Luxus in Anführungszeichen, außer dass er halt keine Freiheit hat. Wie findest du denn jetzt das sehr liberale Urteil des norwegischen Gerichtes? Eigentlich finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man bedenkt, was er für ein Mensch ist und was er getan hat. Ich selbst wohne jetzt in Norwegen seit 10 Jahren schon, habe das damals auch ziemlich gut mitgekriegt, was dann hier alles passiert ist. Achso, du rufst das Norwegen jetzt an? Ja. Ja. Wo wohnst du? In Oslo? Nee, in Bergen wohne ich. In Bergen, okay. Ja. Kurze Zwischenfrage, wie kommt es, dass du in Norwegen lebst? Ja, damals mit meiner Familie ausgewandert und dann einfach hier geblieben. Achso, und was machst du in Bergen? Ich studiere. Und was? Medienwissenschaft. Medienwissenschaft, okay. Ja. Also Florian, ich muss dir sagen, ich habe das hier, das ist in Deutschland, natürlich war das auch immer überall in der Presse. Ich war so empört darüber, dass ich gar keine Lust mehr hatte, das weiter zu lesen. Weil da widerstrebt sich mir alles, dass so ein Schwein, das so viel Menschenleben auf dem Gewissen hat und so viel Leid angerichtet hat, jetzt auch noch Ansprüche stellt. Und wie du richtig sagst, er lebt ja schon relativ luxuriös in seinem Gefängnis. In manchem Gefängnis auf der Welt sähe es anders aus. Ja, eben. Und jetzt noch mehr Zugeständnisse bekommt. Ja, und also generell habe ich das Gefühl, dass die Norweger selber oder zumindest Norwegen, der Staat, ziemlich gutgläubig ist. Wenn man das gute Menschen glaubt. Damals hat ja auch, wie man dann bei den Gerichtssachen gesehen hatte, das wurde ja teilweise live im Fernsehen übertragen, dass er da mehr oder weniger seine Bühne hatte mit seinem Faustgruß und alles Mögliche. Und er hat ja 21 Jahre gekriegt, das ist ja die Höchststrafe hier. Lebenslänglich gibt es hier ja nicht, aber halt dann mit Sicherungsverwahrung zum Glück. Vielleicht sagst du nochmal, du bist noch besser informiert, welche Vorteile er jetzt erstritten hat. Zusätzlich. Ja, dass er halt nicht mehr in Isolation leben sollte. Aber generell haben sie jetzt ja nur gesagt gehabt, dass seine Bedingungen rechtswidrig ist. Aber was genau passieren soll, das muss der Staat dann selber jetzt noch herausfinden und einen Plan machen. Und wir sagen nochmal, er lebt quasi wie in einem kleinen Hotel. Ja, 31 Quadratmeter Zimmer, Gefängniszimmer. Genau, und ich habe es gesehen, das Bild, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wie ist denn die Resonanz in Norwegen von Seiten der Angehörigen, die ihre Kinder verloren haben durch diesen Mörder? Was sagen die denn dazu? Also ich habe es jetzt gemischt aufgefasst. Manche haben gesagt gehabt, ja, der Rechtsstaat, so soll es sein. Das ist ja auch menschenwürdig und sowas. Und andere haben dann sich schockiert ausgedrückt und den Kopf geschüttelt. Und damals war das ja auch schon ziemlich extrem mit Staatstrauer und so. Dann im Radio ging dann, was weiß ich, 3 Tage lang oder so im größten Hitkanal hier eigentlich nur traurige Musik von Leuten und so, die man gar nicht kannte. Und im ganzen Land verteilt Trauermärsche, wo ich selbst auch dann mitgemacht hatte. Auf einer kleinen Insel mit 500 Einwohnern, da waren dann mehrere hundert Menschen dabei und es war unglaublich ruhig. Niemand konnte irgendwas sagen, alle hatten ein Kloß im Hals. Genau, das war alles beeindruckend und jetzt sowas. Nun kann man natürlich sagen, gelten für Strafgefangene keine Menschenrechte. Natürlich gelten sie, sie haben kein Recht auf Luxus. Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch nicht ein normaler Gefangener oder sowas. Er ist ja eigentlich ziemlich krankhaft. Er ist ein Mörder, er ist ein mehrfacher Mörder. Und er ist wahrscheinlich psychisch auch noch in irgendeiner Weise gestört. Ja, zumindest ideologiemäßig. Genau. Gab es denn jetzt einen Aufschrei von den politischen Parteien in Norwegen oder nimmt man das auch so hin? Also davon habe ich bisher jetzt nichts mitgekriegt. Da halten sie sich anscheinend noch recht zurück. Ist das so eine Mentalitätsunterschiedlichkeit, dass du als Deutscher da mehr empört bist als vielleicht die Norweger? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich noch etwas umgekehrter, dass sie hier dann teilweise noch extremere Meinungen haben, aber die halt so nur äußern, statt dass sie auch tatsächlich ernst meinen. Damals hatten sie auch von er führt doch die Todesstrafe, wird er ein und er hängt ihn und so gesprochen, aber das meinte wohl auch keiner ernst. Ne? Mhm. Ja, ich bin da auch ganz ratlos. Ich finde, irgendwann ist dann auch Schluss mit Freundlichkeit, und wenn jemand so ein Leid angerichtet hat, dann soll er es auch nicht mehr gut haben, finde ich. Ja, lieber Florian, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Danke für das Thema. Alles Gute wünsche ich dir. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.